Macher Musik, Mixtape mit Z, Blut und Kasse, Sido. Ich blick in den Spiegel, okay, bin zufrieden, okay. Dieser Mann kann der Fam etwas bieten, okay. War zum Scheitern verdammt wie die Griechen, okay. Doch ich reifte zum Mann in den Krisen, okay. Ich hab Ziele, okay. Nicht mehr Zeit zu kacken, ich bin jeden Tag am Ackern wie Maschinen, okay. Könnte chillen, doch ich hab mich entschieden, okay. Sag, was tut man nicht alles für seine Liebsten, okay. Möchte fliegen, okay. Urlaub hätte ich mir langsam verdient, ich fänd die Malediven, okay. Ganz gediegen, gedeihen und genießen, ich mein. Ich hab geackert, während alle anderen schliefen, okay. Okay, denke mir jeden Morgen, ich pack meine Sachen und geh. Doch nach ner Tasse Kaffee ist wieder alles okay. Und landet hier und da im Stress, man Fleck, okay. Nimm den Lappen in die Hand und wisch weg, okay. Du bist im Stress, dir geht es schlecht. Viele Dinge sind im Leben nicht gerecht. Du hast Pech, ein Komplex. Nimm mein Lappen in die Hand, wisch weg, okay. Du sitzt fest, alles verdreckt. Viele Dinge sind im Leben nicht gerecht. Du scheiß Ex. Ich häng den ganzen Tag rum wie nasser Lappen, okay. Die ganzen Spasten lass sie machen, okay. Die können kacken gehen. Worte hinterlassen, nicht mal Kratzer, okay. Ich hasse Quatscher, okay. Nackenkratscher, okay. Sie stehen bei Lidl, okay. Und im Casino, okay. Nur wegen ihnen habe ich nicht mal Bock ins Kino zu gehen. Die zittern rum, weil sie es nicht fassen können, Sido zu sehen. Bei diesen Nervensägen helfen keine Ibuprofen. Ich krieg ne Krise, okay. Ich mach mal sauber, okay. Fick alles raus hier, okay. Auch das, was die Augen nicht sehen. Wischen und saugen, okay. Schneiden und legen, okay. So ist das Leben, okay. Jeder muss mal fegen, okay. Okay, okay. Sei kein Opfer, okay. Zieh den Piraten-Ohrring an wie Meister Popper, okay. Was auch immer dich stresst, okay. Nimm den Lappen in die Hand und wisch weg, okay. Du bist im Stress, dir geht es schlecht. Viele Dinge sind im Leben nicht gerecht. Du hast Pech, ein Komplex. Nimm mein Lappen in die Hand, wisch weg.